inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten. Ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du, also Lamm Gottes, bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Halleluja, Halleluja. Das Lamm auf dem Thron befähigt, die Söhne und Töchter Gottes zu herrschen. Römer 5, Vers 17, sie werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du bist befähigt und du bist bestimmt, in Verbindung mit dem Lamm und damit in Verbindung mit dem Vater im Himmel zu herrschen, Autorität wahrzunehmen, den Willen Gottes freizusetzen, wie im Himmel, so hier auf der Erde in deinem Lebensbereich. Du bist dazu bestimmt, ein übernatürlicher Weltveränderer zu sein. Halleluja. Du bist dafür bestimmt, in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Und ich sage dir das Geheimnis ist, was wir ganz am Anfang in der Gebetszeit gesagt haben, Ezekiel 22, Vers 30. Wenn du bereit bist, deinen Stand einzunehmen, im Riss zu stehen, weißt du, wofür du bereit bist, deinen Stand einzunehmen, worauf du bereit bist, deinen Fuß zu setzen, wofür du entschieden bist, im Gebet einzutreten, darüber wirst du herrschen. Darüber gibt Gott dir Autorität. Jeder Ort, heißt es in Josua 1, Vers 3, auf den eure Füße treten, Gott hat ihn euch gegeben. Jeder Ort, auf den du trittst im Gebet und im Flehen, wo du deinen Stand einnimmst, wo du in den Riss trittst, Gott hat es dir gegeben. Das ist seine Verheißung. Er wird das Geschick ganzer Nationen verwandeln. Das ist seine Verheißung. Das Geschick ganzer Nationen verwandeln durch Söhne und Töchter, die im Riss stehen für ihre Nation. Und ich sage dir etwas, er wird deine Familie verwandeln, wenn du für deine Familie im Riss stehst. Er wird deine Firma verwandeln, wenn du für deine Firma im Riss stehst. Er wird deine Stadt verwandeln, wenn du für deine Stadt im Riss stehst. Er wird deine Nachbarschaft verwandeln, wenn du für sie im Riss stehst. Er wird den Leib Christi verwandeln, wenn du für ihn im Riss stehst. Er wird deine Gemeinde verwandeln, wenn du für sie im Riss stehst. Er wird dich selber verwandeln. Halleluja, und Verwandlung wird von dir ausgehen und Verwandlung wird sich ausbreiten. Die entscheidende Frage ist, wofür stehst du im Riss? Wofür nimmst du deinen Stand ein? Was ist der Bereich, wo du sagst, weißt du, da will ich Veränderung sehen, da will ich ein übernatürlicher Weltveränderer sein. Ich empfinde, dass der Heilige Geist heute Abend wirklich jeden einzelnen Glory Live-Schüler, auch über Livestream, aber auch hier heute Abend vor Ort, weißt du, jeden einzelnen, jeden Sohn, jede Tochter Gottes, ja, wirklich fragt, wo willst du ein übernatürlicher Weltveränderer sein? In welchem Bereich willst du das sehen? In welchem Bereich willst du sehen, dass ich zum Zug komme? In welchem Bereich willst du sehen, dass ich zum Durchbruch komme? Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es deine Firma, vielleicht ist es deine Stadt, vielleicht ist es deine Nation, vielleicht ist es dein Kontinent, vielleicht ist es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, vielleicht ist es der Leib Christi, was auch immer es ist, wo Gott einfach dir aufs Herz legt, im Riss zu stehen. Triff heute Abend, ganz neu vielleicht, eine Qualitätsentscheidung, deinen Stand einzunehmen. Und du wirst herrschen in diesem Bereich. Du wirst eintreten in diesem Bereich. Und das Wort Gottes sagt, durch Glauben und dranbleiben, also durch Glauben und deinen Stand einnehmen, kontinuierlich, werden die Verheißungen ererbt. Hebräer 6, Vers 12. Halleluja. Halleluja. Und ich empfinde so, dass heute Abend wirklich so ein Raum ist im Geist, wo der Heilige Geist jeden Einzelnen fragt. Ja, wir sind hier in der Schule der übernatürlichen Weltveränderer. Und er fragt dich, ja, weißt du, das ist nicht nur etwas im luftleeren Raum, einfach damit du dich gut fühlst, wow, ich bin ein übernatürlicher Weltveränderer, sondern es ist konkret. Weißt du, wo willst du konkret übernatürlich deine Umgebung verändert sehen? Wo willst du das sehen? Wo willst du das erleben? Wo willst du vielleicht ganz neu das festmachen? Weißt du, du musst es immer wieder neu festmachen. Dieses im Riss stehen, dieses Eintreten. Weißt du, manchmal wirst du vielleicht entmutigt, weil Gebete nicht sofort durchgehen. Manchmal wirst du entmutigt, weil Dinge sich scheinbar in eine andere Richtung entwickeln. Aber weißt du, die Verheißung Gottes gilt. Da, wo du deinen Fuß draufsetzt, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes, wo du sagst, jawohl, dafür stehe ich im Riss. Ich sage dir, du wirst die Veränderung Gottes sehen. Du wirst sein übernatürliches Eingreifen sehen. Du wirst sehen, wie er wirkt. Die entscheidende Frage ist nur, was willst du sehen? Wofür bist du bereit, deinen Stand einzunehmen? Und das empfinde ich wirklich, dass der Heilige Geist für den Abend jeden ganz neu fragt, auch mich, ganz neu fragt und sagt, wo willst du Veränderung sehen? Wo willst du übernatürliche Weltveränderung sehen? Und wo bist du bereit zu sagen, jawohl, da steige ich ein und da stelle ich mich drauf und da bleibe ich dran im Gebet, bis ich sehe. In Jesu Namen. Das ist die Frage an dich. Wo willst du das sehen? Halleluja. Lass uns einfach eine Minute Zeit haben, wo wir wirklich mit Gott einfach sprechen und wo wir ihn zu uns reden lassen und wo er uns Dinge aufs Herz legt, wo er dir zeigt, okay, für diese Person, dass sie zu Jesus kommt, für diese Situation bei deinen Kindern, für deinen Arbeitsplatz, für diese Situation in der Wirtschaft vielleicht, für diese Situation im Erziehungswesen, was Gott dir aufs Herz legt, weißt du, für diesen gesellschaftlichen Bereich, für die Kunstszene, für die Musikszene, was auch immer Gott dir aufs Herz legt, gerade jetzt, wo er sagt, dafür sollst du im Riss stehen, dafür sollst du stehen, weißt du, mit deinem Leben. Es ist wichtig, dass wir als Söhne Gottes, dass wir für etwas stehen. Wir sind nicht einfach nur Söhne Gottes, so dass wir halt irgendwie uns freuen können, dass wir Söhne Gottes sind. Ja, es ist schön. Seht, welch eine Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist wunderbar. Aber weißt du, Kinder Gottes sind bestimmt für etwas zu stehen. Gott hat dir einen Bereich gegeben. Gott hat dir ein Land gegeben, auf das du deinen Fuß stellen sollst und stellen darfst und erleben wirst, dass sich etwas in diesem Bereich verändert, indem du deinen Stand einnimmst. Also frag ihn gerade jetzt. Halleluja. Lass uns einfach in diesem Raum bleiben, gerade jetzt. Lass uns einfach da drin bleiben. Halleluja. Und hör einfach auf den Heiligen Geist, was er dir zeigt. Stand einnehmen für diesen Bereich, dann will ich dafür stehen, dann will ich dafür im Riss stehen, dann will ich darauf stehen, so lange, bis es sichtbar wird. Dann nehme ich meinen Platz ein im Gebet, dann nehme ich meinen Platz ein im Handeln, dann werde ich mein Leben dafür einsetzen, ein Teil meines Lebens, auch meiner Zeit dafür einsetzen, dass das passiert, dass es durchkommt. Halleluja. Halleluja. Beginn einfach zu beten. Beginn einfach gerade jetzt zu beten. Halleluja. Beginn zu beten. Wirklich, lass diese Entschiedenheit in dir aufsteigen. Lass diese Entschiedenheit, dein Land einzunehmen, in dir aufsteigen. Lass wirklich diese Entschiedenheit in dir aufsteigen, zu sagen, jawohl, darauf stehe ich. Darauf stehe ich. Ich werde nicht locker lassen, bis ich es sehe. Ich werde meinen Stand einnehmen, bis ich diesen Bereich wirklich wie im Himmel so auf Erden sehe. Bis ich wirklich die Mächte der Finsternis unterworfen sehe in diesem Bereich. Ich werde meinen Stand einnehmen. Ich werde nicht locker lassen. Halleluja. Ich werde mich nicht entmutigen lassen, sondern ich werde darauf stehen in Jesu Namen. Und er beginnt gerade jetzt dafür zu beten, weil dein Stand beginnt eingenommen zu werden durch dein Gebet. Durch dein Gebet in Jesu Namen. Erheb deine Stimme. Und sag dem Heiligen Geist, was er dir aufs Herz gelegt hat. Sag dem Heiligen Geist dein Anliegen. Sag dem Heiligen Geist, nimm deinen Stand ein. Sag dem Heiligen Geist, wofür du stehst. Sag es auch dem Teufel, wofür du stehst. Sag ihm einfach in Jesu Namen, lass deine Finger von meinem Land. Lass deine Finger von meinen Verheißungen. Lass deine Finger von dem, wozu Gott mich gesetzt hat. Lass deine Finger davon in Jesu Namen. Let's go. 1-2 Minuten Zeit, wo wir beten. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass jeder Ort, auf den wir unseren Fuß im Geist, im Gebet stellen, als Söhne und Töchter und unseren Fuß drauflassen, Herr. Herr, durch Glaube und durch Ausharren, Herr, werden die Verheißungen ererbt. Jeder Ort, auf den wir unsere Füße im Geist stellen und ihn nicht mehr wegnehmen, Herr. Du hast ihn uns gegeben, Herr. Wir nehmen das in Anspruch, Herr. Wir nehmen das im Glauben in Anspruch, Herr. Wir sagen, das ist eingenommenes Land, Herr. Halleluja. Übernatürliche Weltveränderung in diesem Bereich, in dem du uns gesetzt hast. In jedem Einzelnen dieser Bereiche, die du uns gezeigt hast, Herr. Wir setzen es frei in Jesu Namen, auch du über Livestream. Nimm das in Anspruch. Da ist übernatürliche Weltveränderung um dich herum, in deinem Leben. Halleluja. Nimm deinen Stand ein. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und am besten gleich jetzt. Halleluja, wenn wir uns hier hinsetzen oder wenn du über Livestream zuschaust, bei dir zu Hause, schreib das auf, was er dir gerade jetzt gezeigt hat, dass es nicht vergiss. Und bleib dran, weil das ist dein Bereich, das ist dein Land, das du einnehmen sollst. Bleib dran, es einzunehmen, geh voran. Halleluja, du bist bestimmt zu herrschen, du bist bestimmt, dass Gott durch dich die Welt übernatürlich verändern kann. In diesem Bereich. Halleluja. Also ergreift es. Schreib es auf. Er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn ihr hier vor Ort seid, dürft ihr an euren Platz gehen. Und wie ich gesagt habe, Empfehlung, am besten gleich aufschreiben, was dir der Heilige Geist gezeigt hat, sodass er dich erinnern kann, wo du dranbleiben sollst. Wenn du über Livestream zuschaust, nimm dir ein Stück Papier, schreib dir auf, was er dir gezeigt hat. Und dann bleib dran. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein übernatürlicher Weltveränderer. Amen. Darum geht es in dieser Glory Life Schule. Halleluja. Ihr Lieben, Glory Life, Schüler und auch Gäste. Halleluja. So schön, dass wir zusammen sind. Es ist nicht wunderbar, dass Gott uns auch hier in dieser Schule immer wieder so wunderbare Gastsprecher schickt. Halleluja. Heute Abend unsere wunderbare langjährige Freundin, prophetische Stimme Lilo Keller aus der Schweiz. Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus von der Stiftung Schleife. Das ist so schön. Es ist interessant, es ist noch gar nicht so lange her, dass sie das letzte Mal hier war. Das hat sich so ergeben, so aus dem, was Gott so diesen Sommer durchgetan hat. Und wir hatten ja am Anfang Oktober hatten wir dieses Wochenende Lieblinge des Vaters und Lilo ist spontan dazugekommen und hat dann auch eine Stunde übernommen. Aber wir haben dann festgestellt, sie hat noch so viel in ihrem Herzen, dass die Zeit bei weitem nicht ausgereicht hat. Und deswegen ist sie heute Abend hier. Nein, wir hatten es schon vorher ausgemacht, aber wir haben gesagt, heute Abend ist die Gelegenheit, einfach noch viel von dem weiterzugeben, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat, weil wir fließen da wirklich miteinander auch in dem, was Gott gerade tut in dieser Zeit. Deswegen ist es einfach so wunderbar. Wir hatten vorher ein super, super online oder nicht online Fernsehgespräch, genau, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, Halleluja, ihr könnt es bald sehen auf unserem YouTube-Kanal. Also, heißen wir nochmal ganz, ganz herzlich willkommen, Lilo Keller, Halleluja. Haben wir ein Mikrofon für Sie? Dankeschön. Oh, ich habe es gerade doppelt und dreifach. Du hast gemerkt, dass ich das brauche. Danke vielmal. Muss man, gell? Danke, dass ich da sein kann. Danke für alle, die zu Hause zuschauen, wann immer auch. Macht es euch bequem, dann geht es besser runter. Ich möchte zuerst, sonst vergesse ich nämlich das immer. Ich habe 20 von meinem letzten Büchlein mitgebracht, Augenkontakt. Es kostet 10 Franken oder 10 Euro. Aber das ist nicht das Wichtige, sondern ich glaube, es ist eine prophetische Schrift von vor allem Dingen, die ich erlebt habe mit Jesus, die aber gleichzeitig wie eine Prophetie sind für das, was er machen wird. Und wenn ihr das lest, werdet ihr merken, wir sind mittendrin. Es ist auch immer sehr interessant zu sehen, wie der Herr Jesus, wie sein Volk vorbereitet. Vorbereitet auf das, was kommt. Er lässt uns nicht im Ungewissen. Das macht er nicht. Sondern er redet zu uns und er weiht uns quasi in seine Pläne ein. Und ich glaube, wir müssen Prophetie so verstehen. Es ist nicht was Hochgestochenes, sondern es ist eigentlich unser täglicher Umgang mit dem Herrn Jesus. Es ist nicht, was das mal so kommt und dann was extra so ein Wirbelwind macht, sondern es ist eigentlich, jeder von uns ist prophetisch, indem wir hören, was der Herr sagt. Wir sind alle Schafe und wir können alle hören. Jeder Schaf kann seine Stimme hören und kennt den guten Hirten. Und ich glaube, Prophetie unter diesem Aspekt zu betrachten, das gibt nochmal wie den Mut, uns einzulassen im täglichen Leben zu hören, was sagst du? Was ist eigentlich dir wichtig? Ich möchte zuerst beginnen mit dem, dass wir ja eigentlich von der Bibel her schon ein neues Jahr angetreten haben. 5785. Sehr interessant, wenn man diese Zahl zusammenzählt, diese Zahlen, dann gibt es 2025. Könnt ihr es mal machen? 5 und 7 gleich 12 plus 8 gleich 20 plus 5 gleich 25. Das ist ja dann unser neues Jahr. Nach unserem Kalender, das ist aber der biblische und der hat schon begonnen. Ich muss ein bisschen viel trinken, weil da irgendwie meine Stimme ist etwas holprig. 25 steht eigentlich auch für die Zahl der Erlösung. Da gibt es ganz viel zu dieser Zahl zu sagen. Aber es ist, ich sage euch einige Dinge. Der Herr kam den Jüngern im Sturm zu Hilfe, nachdem sie 25 Stadien gerudert hatten. Ist doch lustig. So Dinge, ich erforsche gern solche Dinge. Weil das kann man dann sich so gut merken. Also, wenn wir 25 Stadien rudern, kommt er sicher zur Hilfe. Vielleicht schon vorher. Das heißt, wenn wir uns aufmachen, dann kommt er uns zur Hilfe. Rudern heißt sich aufmachen. Zu ihm hingehen. Oder? Der Levit trat mit 25 Jahren in den Heiligtumsdienst ein. Im levitischen Dienst. Auch 4. Mose 8, Vers 9. Es sind so Dinge, die sehr viel Sinn machen für dieses Jahr. Wir merken, der Herr will, dass wir näher zu ihm kommen, hinein in sein Heiligtum. Hinein in seine Nähe, näher, näher, näher. Zum Vaterherzen. Ich meine, der Vater ist das Heiligtum. Ist ja klar. Und er hat ein Heiligtum in uns gemacht. Durch den Heiligen Geist. Beides. Könnte man noch viel sagen, aber merkt euch diesen Aspekt. Auch sehr interessant, die Psalmen 25 anzusehen und die Psalmen 125. Schaut das mal an, das ist so eine Hoffnung. So viel Wort, das uns in dieses Jahr begleiten kann. Und wenn ich schon bei den Psalmen bin, dann würde ich euch gerne einen Psalm aufs Herz legen, den der Herr Jesus mir für dieses neue Jahr 25 sehr, sehr wie ans Herz gedrückt hat. Und das wäre der Psalm 16. Psalm 16 hat sehr viel mit Land zu tun und redet vom lieblichen Land und vom lieblichen Erbteil, das uns der Herr Jesus gegeben hat. Jeder von uns hat ein Land bekommen. Das ist dein Leben. Zuerst mal. Jeder von uns ist das Land, das der Herr auf der einen Seite beackert und auf der anderen Seite hat er jedem von uns ein Land gegeben zu beackern. Das kann überall sein. Das ist nach deinem Leben dann vielleicht deine Familie, Kinder, dann Beruf und dann spezielle Berufungen. Das gehört alles zu deinem Erbe. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Könnt ihr das mal sagen? Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Was macht das in euch? Nochmal. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Bei mir macht das was. Da denke ich natürlich sofort an den Herrn. Er ist ja unser Erbteil. Aber ich denke auch an viele andere Dinge mit denen, die ich erlebt habe. Oder auch ganz normale Dinge. Normale Umstände. Schönes Erbteil, für das man Danke sagen kann. Es ist ein Psalm, der davon redet, in uns das eigentlich zu vergewissern, wie der Herr es mit uns gut meint. Das mache ich dann einmal an einer anderen Schule, den Psalm 16, durchnehmen, weil das wäre abendfüllend. Aber da geht es um das Erbteil. Und für heute hätte ich gerne, dass ihr geht, nach Hause geht und euch dieses Erbteil mal vor Augen führt. Natürlich, da gibt es auch Holpersteine, aber die gehören zum schönen Erbteil, weil die Stolpersteine sind da, um zu überwinden. Sie sind mitten im Land, dann müssen wir sie halt rauswerfen oder wir müssen über sie hinweggehen oder auf die Seite schieben. Es gibt ja verschiedene Arten. Manchmal lösen sie sich auch einfach auf, übernatürlich. Aber denke nicht, es gibt ein Erbteil ohne. Es gibt das. Es gibt keinen Acker, wo es keine Steine hat, oder? Keinen. Aber da ist auch der Schatz drin. Also, wunderbares, einfach ein wunderbares Jahr steht vor uns vom Wort des Herrn her. Wenn ihr jetzt nochmal diese Zahlen anguckt, ich möchte es doch noch sagen. Also, für was steht die 5 im Prophetischen? Gnade. Also, das muss jetzt jeder wissen. Das darf man richtig umarmen. Und wenn man dann bei einer Autonummer eine 5 sieht, dann jubiliert man. Dann denkt man sofort an den Herrn, oder? Ja, also bei mir geht das so. Dann kommt die 7. Für was steht die 7? Ihr dürft mal nichts sagen. Vollkommenheit. Ja, die 7 steht für das vollkommene Werk Gottes. Warum? Wo steht sie? Was kommt euch mit 7 in den Sinn? Leider lauter. Schöpfung, ja, 7 Tage. 7 Leuchter, weiter, ja, super, ist alles super, kommt. Ist doch eine Prophetenschule, oder? Komm. 7 Posaunen, bitte. 7 Hörner, ja. 7 Geister Gottes, super. Noch etwas normaler, also ich meine jetzt im Leben. 7 Tage, ja. Also, ist auch nicht nichts, oder? 7 Jahre Trübsal, aber auch 7 Jahre Hungersnot und Segen, beides, oder? Fülle, Hungersnot. Also, ihr merkt, hat sehr viel mit dem Zeitverständnis Gottes zu tun. Mit dem Timing, mit der Ordnung Gottes. Heavenly Order. Ich habe einmal eine ganze Nacht erlebt, wie mich Gott in seine himmlische Ordnung hineingenommen hat. Da wurde, so klar war ich, glaube ich, noch nie. Ich habe gemerkt, da war alles ganz wie, ja, in Ordnung, sagen wir doch. Es ist alles in Ordnung. Wir denken vielleicht dann ans Aufräumen. Aber geistliche Ordnung ist eben Schöpfung. Immer, immer. Wenn Gott eine geistliche Ordnung in uns macht, dann bringt er seine Schöpfung zur Vollendung in uns. Oder? Und da sind wir alle dran. Und das merken wir, wenn etwas wie in Ordnung kommt in uns, dann merken wir, aha, da hat jetzt Gott was gemacht. Da ist ein 20er runtergefallen, sagen wir. Habt ihr auch 20er, 20 Pfennig? Ja, oder was habt ihr? 20 Cent. Da sind 20 Cent runtergefallen. Also macht dann pop, und dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß. Oder? Und dann ist was in diese Ordnung hineingefallen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du gehst zu jemandem, weil dir ist was passiert und du möchtest sagen, ich gehe zu dir hin und sage, du, also vorhin war ich jetzt ziemlich schnippisch zu dieser Person. Also ich bekenne das. Oder? Wenn ich das bekenne und sie sagt, ich sage dir im Namen Jesu Vergebung zu, dann kommt was, bumm, und die Ordnung wird wieder hergestellt. Ganz einfache Dinge. Und ich sage euch was. Diese ganz einfachen Dinge machen der prophetischen Stimme den Weg. Wirklich. Wenn du noch irgendwo sowas hast, wo es noch einfach nicht ganz stimmt und du weißt es, dann geh zu einer Schwester und zu einem Bruder und sag, ich möchte das bekennen. Da war da und da und da. Das heißt Schule. Und am Schluss ist doch gar nicht mehr Schule, sondern es wird dein Lebensstil. Und je länger du mit dem Herrn Jesus unterwegs bist, desto feiner wird dieses Tuning, dieses Stimmen. Oder je länger wir ein Instrument spielen, das könnte unsere Geigerin jetzt sagen, desto mehr stört uns, wenn nur eine Seite ein bisschen daneben ist. Dann gibt es so ein ganz kleines Schräubchen, nicht mehr da vorne wird gestimmt, sondern da wird das Feintuning am Steg, an diesem kleinen Schräubchen gemacht. Und so geht es. Warum? Weil der Herr Jesus uns als Kanäle benutzen will. Jeder ist ja hier, weil er irgendwie prophetisch lernen will. Das heißt, er will lernen, zu hören, was Gott zu Situationen und in Situationen sagt. Das ist mal das Erste, oder? Unser Beitrag ist zum Beispiel, dass wir eben uns stimmen lassen oder in Ordnung bringen lassen. Wenn wir sein Instrument sind, durch das er reden will, dann darf er uns stimmen, oder? Also jedes Klavier muss gestimmt werden, jede Geige muss gestimmt werden, sogar ein Blasinstrument kann man etwas zusammen oder auseinanderschieben und je nachdem gucken, eine Gitarre sowieso, wir könnten jedes Instrument nehmen, sogar die Pauke. Alles muss gestimmt werden, alles. Alles. Das Leben muss eingestimmt werden. Und an dem sind wir dran. Also, wir sind von der 7 ausgegangen. Jetzt wären wir bei der 8. Das bedeutet die 8. Oh. Neuanfang, ja. Weiter. Wie bitte? Das ist nicht die Vollendung. Entschuldigung, hast du unendlich gesagt? Ah, ja. Die unendliche Schlaufe, oder? Das hört nie auf. Aber im Gesamten gesagt, ist in der 8 ein Neuanfang. Und zwar einfach auch wieder von diesem abgeleitet. Also es gibt viele biblische Beispiele, aber abgeleitet von nur schon den 7 Tagen und dann beginnt es wieder von Neuem. Oder das wäre der 8. Tag, wieder was Neues. Und dann haben wir nochmal die 5. Wir haben also 2 5. Was könnte das wiederum bedeuten? 2 5er. Doppelte Gnade. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wir müssen nicht ein Gesetz daraus machen, aber wir können sowas anschauen und sagen, aha, Jesus, entweder ich nehme es für mich oder es ist einfach so. Aber mir hilft das, wenn ich solche Dinge verinnerliche und wenn ich dann so Zahlen sehe, dann denke ich, ach ja, wir sind ja in diesem Jahr, das nehme ich gerade wieder. Das sind so schöne Stützen, ganz einfache Stützen. Ihr denkt, die ist gar nicht geistlich. Ich möchte gar nicht geistlich sein. Wirklich nicht. Ich möchte nämlich zu eurem Geist reden. Das ist ein Unterschied. Ihr denkt vielleicht, ich rede irgend sowas daher, aber ich rede zu eurem Geist. Weil euer Geist, unser Geist, hat die Fähigkeit, geistliche Dinge zu verstehen, die unserem Verstand verschlossen sind. Kommt ihr mit? Ganz wichtig. unser Verstand wird die geistlichen Dinge nie fassen können. Es heißt nämlich in der Schrift, Gottes Verstand ist unausforschlich. Unausforschlich. Also, können den nie ausforschen. Und unser Verstand ist ein Teil der Seele. Es ist ganz wichtig zu wissen. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass unser Intellekt ein Teil der Seele ist. Unsere Gefühle sind ein Teil der Seele. Unser Wille ist ein Teil der Seele und nicht des Geistes. Unser Geist wird erneuert. Unser innerer Personenkern wird neu und wird eine neue Kreatur in Jesus Christus. Und das leben wir. Und unser Geist hat die Fähigkeit, unsere Seele zu beflügeln, unsere Seele zu befruchten, unsere Seele, und jetzt kommt es wieder, in die Ordnung Gottes hineinzubringen, unsere Seele zu lehren, was der Geist sagt. Und dann lernt unsere Seele mit dem Geist in Übereinstimmung zu kommen. Das heißt, sie wird gestimmt. Und dann entweder wird die Seite etwas angezogen oder etwas losgelassen, etwas höher oder etwas tiefer, bis es stimmt. Bis dieser Einklang kommt, das heißt, bis die Seele weiß, ich bekomme meine Nahrung durch den Geist. Du kannst dich noch so gut ernähren seelisch. Du kannst turnen, du kannst alle Übungen machen mit deiner Seele. Du kannst sie stillen mit allem Möglichen der Welt. Aber es wird dich letztlich nie befriedigen. Aber die Befriedigung, die der Geist Gottes durch deinen Geist der Seele gibt, da wird Friede kommen. Der höher ist, und jetzt kommt's, als alle Vernunft. Es ist wichtig, diese Dinge ganz klar, das ist Order, ganz klar in sich zu haben. Und jetzt kommt der Leib. Dann kommt der Leib. Wisst ihr, bei mir ist der Geist manchmal ganz woanders als mein Leib. Ich habe das nicht so gern, aber das ist so. Mein Leib kommt manchmal nicht mit dem, wo mein Geist ist. Was will ich damit sagen? Wir können Dinge im Geist schon erkennen und für wahr halten und glauben. Aber zum Beispiel ist vielleicht eine Heilung noch nicht eingetreten. Wir wissen nicht warum. Aber ich kann sie schon im Geist haben, schon glauben, schon erfassen und sie ist noch auf dem Weg. Gibt es jemanden, der das auch schon erlebt hat? Sie ist einfach noch auf dem Weg, irgendwo. Irgendwo ist sie noch auf dem Weg. Und dann braucht es unseren Geist, der lieben Seele sagt, der Strom des Lebens ist in dir, er ist in mir. Und der Strom der Heilung ist in mir und bewirkt, was das Wort sagt. Das ist zum Beispiel eine sehr praktische Beeinflussung meines Leibes. Versteht ihr? Und mit der Zeit lernen wir aus der göttlichen Gesundheit, aus dem göttlichen Wohlbefinden zu leben, da stimmt immer mehr überein. Und ich möchte einfach uns nochmal ermutigen, da nicht aufzugeben. Weil das ist der längste Weg. Der eine Weg ist das, was wir auch erleben hier, das sind die Zeichen und die Wunder. Dann macht es BUM! Und dann ist es da. Und dann sitzen vielleicht einige hier und da hat es noch nicht bumm gemacht. Und dann sitzt du hier und denkst, ja, und was ist denn mit mir eigentlich? Oder? Warum ist es ja bei mir jetzt noch nicht? Kommen all diese Fragen. Und dann kommt die göttliche Ordnung, die sagt, weißt du was? Meine Zusage ist dieselbe. In meinen Wunden bist du geheilt. Und stimme überein mit diesem Wort und sei lieb mit deiner Seele. Zuerst mit der Seele. Sei lieb. Sag nicht, was ist jetzt wieder falsch und warum jetzt und all dieses Zeug. Also bringt es gar nicht. Ihr merkt, ich rede aus Erfahrung. Man fällt ja dann so gerne wieder in das hinein, oder? Dass man dann wieder, und dann hat der Teufel genau das erreicht, was er will. Dass er nämlich will, dass wir uns wieder einfach nur mit uns selber beschäftigen. Dann macht oder? Und dann tut es immer noch weh, oder? Und jetzt zu lernen, diese Seele zu stillen in dem Herrn Jesus und in den Schmerz oder in das noch nicht Geheilte den Herrn hineinzulassen mit seinem Wort, das genau dem noch nicht Geheilten das Wort gilt. Manchmal nicht so einfach, aber das ist die Schule. Das ist genau die Prophetenschule. Glaubt es mir. Und die Menschen merken, wenn du mit ihnen betest, ob du das glaubst oder nicht. Sie merken es. Weil der Strom des Lebens fließt durch die Wahrheit, fließt durch die Ordnung in dir. Also, wir sind ja in der Schule, oder? Eben. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen, im ersten Teil, die ich genau in der Yom Kippur-Nacht erlebt habe. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ist die um 5.30 Uhr geschehen und da kam ich noch gar nicht dazu, zu erforschen, warum jetzt genau um 5.30 Uhr. Das mache ich dann noch. Vielleicht hat ja jemand, zeigt das jemandem. Von euch das, bin ich da eigentlich im Halbschlaf, wurde ich so mitgenommen, das sind ja diese Zustände, der Halbschlaf, wo der Geist Gottes uns gerne einlädt, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist auch die Zeit, wo der Herr Jesus sehr gerne uns nochmal Träume schenkt. Das sind andere Träume als die mitten in der Nacht, das sind andere Qualitäten von Träumen. Ich habe meistens um diese Zeit eher die Encounters, also das, wo man dann mitgenommen wird in einen neuen Raum oder in einen alten Raum, je nachdem. Ich habe zuerst eine Frage. Wisst ihr, dass ihr ein Garten seid? Jeder hier ist ein Garten. Und jeder hat einen Garten. Dein Herz ist ein Garten. Und in diesem, und dein Leben ist ein Garten. Und in diesem Herzen, in diesem Garten, da lebt der Herr Jesus. Er lebt mit dir in diesem Garten. Und zwar in der neuen Schöpfung. Wir reden ja hier auch von der neuen Schöpfung, der neuen Kreatur. In diesem neuen Menschen drin besteht dieser Garten und wird zusammen mit dem Herrn bebaut. Wenn ihr so wollt, haben wir ein Eden in uns. Genauso, der Herr wandelt darin. Wir haben wieder dieses Bild des Gartens Eden, wo der Herr mit sein geliebten Geschöpf wieder vereint ist. Durch das Kreuz und durch das Blut Jesu Christi, leben wir. Wir leben ja, im Blut ist das Leben, nicht nur der Tod. Wir sind mit ihm in den Tod, aber auch mit ihm leben wir durch das Blut. Ganz wichtig. Und dieser Garten, das ist so ein Ort, den kann man entdecken. Du kannst den Herrn Jesus mal fragen, wie dein Garten eigentlich aussieht. Und das machen wir jetzt als kleine Übung, bevor ich euch von meinem erzähle. Weil das ist, dann seid ihr überhaupt nicht beeinflusst. Das ist nämlich auch noch wichtig, oder? Also, diese kleine Übung kann man nicht falsch machen. Ist auch nichts Frommes. Ist auch nicht religiös. Ist total normal. Sieh, wir kommunizieren jetzt nicht mit der Seele, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist etwas zeigen, was er sieht und wie es so in meinem Herzen ist. Und vielleicht will er mir da was zeigen. Und ich sage zuerst, was ich mache. Ich führe uns hinein. Wir gehen hinein in deinen Garten. Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber ich bete und der Geist wird dich dann durch deine geheiligte Vorstellungskraft, habt ihr mich gehört, wir brauchen die. Durch die geheiligte Vorstellungskraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, nimmt er uns mit und kann uns etwas von unserem Herzen zeigen. Und wir bitten ihn, dass er das zeigt. Also macht es bequem, ohne aufschreiben, nur erleben jetzt. Schließt die Augen und jetzt bitten wir, Herr Heiliger Geist, dass du einfach kommst und jeden hier, auch die am Livestream, macht es euch bequem und wenn ihr Auto fährt, dann müsst ihr nebenher also stoppen, sonst wird es gefährlich. Also Jesus, danke vielmal. Und wir kommen zu dir und ich stellt euch jetzt mal vor, dass ihr vor einem Tor steht. Einfach ein Tor, so ein Gartentor. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich danke dir, jeder hat so ein Tor. Und ich danke dir, dass du das zeigst und ob es offen ist oder zu ist. Danke dir, du bist die Tür und wir können durch und mit dir hinein in diesen Garten, in unserem Garten. Mein Garten mit Jesus. Und jetzt wandelt mal und schaut mal, was er euch da zeigt. Vielleicht geht er nur einige Schritte und zeigt euch ein Blumenbeet oder ich weiß nicht, ein Bächlein. Oder ich danke dir, Vater, dass du uns einfach zeigst, wie mein Garten aussieht. Danke, dass du die Augen auftust und dass wir ein Stück sehen, von dem, wie du mit mir lebst, jedem Einzelnen. Ich danke dir, Vater, dass es dir eine Freude ist. Danke dir, Heiliger Geist, dass da, wo man noch etwas Irritierendes ist, dass wir das Ganze weglassen können und gar nicht schauen müssen. Einfach mit dir gehen. schaut mal, wo Jesus ist. Ich weiß nicht, hat er dich an die Hand genommen oder geht er neben dir oder bist du allein noch? Schau mal, was du siehst. Und wenn du jetzt noch nichts gesehen hast, dann bleib einfach da, mach die Augen zu und sag, Herr, jetzt habe ich aber noch meinen Garten nicht gesehen. Möchtest du mir was zeigen? Und wenn ihr jetzt ganz weit weg seid, und ganz versunken, dann bitte ich euch, dass ihr jetzt wieder zurückkommt langsam und dass wir wieder da sind. War schön. Gibt es jemanden, der was teilen möchte? In diesem Garten. Was Kleines. Ist das zu schwer? Würde ich schon noch schön finden, hm? Also in meinem Garten war es rosa, rote Rose und Jesus freut sich an den Rosen. Wunderbar, bleib mal da. Was denkst du? Gell, du hast gern rosa, rote Rosen. Es gab eine Zeit, da habe ich keine Rose gemocht, aber inzwischen mag ich sie. Und ich durfte auch schon mal den himmlischen Rosenduft riechen, tatsächlich. Ja. Für was stehen denn eigentlich Rosen im Prophetischen? Keine Ahnung, für Liebe vielleicht. Es ist eigentlich schon die Blumen der Liebe, gell? Die Rosen haben ja auch manchmal Stachel. Ja, in Stielen. Das konnte ich nicht so richtig rausfinden, ob jetzt da Stacheln sind oder die nicht. Die haben das immer Stacheln. Das ist normal. Im Himmel? Wieso nicht? Oder? Ja, gut. Im Himmel nicht. Nee, glaube ich weiß nicht. Es auch nicht. Ich weiß es effektiv nicht, aber ich könnte es mir noch vorstellen. Aber was ich glaube, ist, das ist doch eine Sprache für dich, oder? Überleg, ja. Wenn du dir überlegst. Ganz wichtig, weil das ist ja, wir machen ja solche Übungen nicht einfach, damit wir etwas Übungen machen, sondern eigentlich lernen wir die Liebessprache kennen, die Gott mit uns hat. Und das Liebes, den Raum der Liebe kennen. Und offenbar ist es ihm wichtig, dass du rosa Rosen, dass du weißt, dass es die in deinem Herzen gibt. Angepflanzt. Angepflanzt. Und dass sie offenbar riechen. Und dass er sie gezeigt hat, das heißt ja auch, wenn du ans hohe Licht denkst, dann heißt es, er kommt in meinem Garten. Oder? Und dann kommen ja die Düfte des Gartens ihm entgegen und erfreuen ihn. Also der Duft dieser rosaroten Rosen in deinem Herzen erfreuen ihn. Schön, oder? Ich finde auch. Danke, dass du es geteilt hast. Gibt es noch irgendwie so schöne Dinge? Ihr seid so geheimnisvoll. Ich habe gedacht, ihr seid eine Prophetenschule. Also ich sah mich auf einmal fliegen. Also ich war nicht in meinem Körper, sondern im Geist. Und ich sah, wie ich vor dem Strom stand, vom gläsernen Meer. Und ich sah, wie Gott mir meine Krone gegeben hat, eine ganz neue, nochmal anders. Und Da waren besondere Edelsteine drauf und Diamanten und ein geschliffener, der noch nicht geschleift werden musste. Und ganz liebevoll irgendwie eingestickt mit Namen und die hat er mir neu aufgesetzt. Und ein neues Zepter hatte ich dann in der Hand. Wunderbar. Spricht für sich, oder? Spricht für sich. Gibt es noch Gartengeschichten? Getraut euch, das ist so schön. Oh ja, bitte. Oh ja. Ich sah ein Aquarium und das war voller Goldfisch und ich durfte die auch füttern. Also das war ein Teil vom Garten und die andere war halt so eine Schaukel, wo ich da chillen konnte und so halt. Warst du allein auf der Schaukel? Ja, also auf dem Schaukel war halt so ein Platz. Ich bin nicht so, aber ich sah, dass ich da sitzen konnte. Halt. Du bist nicht gesessen? Nee, nee. Du konntest da? Ja, ja. Aha, eine Einladung. Ja, und wo war Jesus? Hast du ihn gesehen? Ja, beim Fisch, es hat so wie gezeigt, dass da Essen schon da gab. Und ja, das war halt so, ich konnte von da und dann von da nehmen und die Fische da füttern. Ja. Okay. Hast du gern Fische? Ich finde die schon halt so zum Sehen und ich habe so halt auch, wenn ich mit meinem Oma, also zum Essen gehen, zum Geburtstag, sie sitzt gerne beim, es gibt so ein Hotel und da gibt es schon Goldfische und ja. Das halt so die Erfahrung, die ich mit Goldfische habe. Ja, wie heißt du? Polly. Polly, ja. Gut. Also ich meine, Polly, ich glaube, das sind ganz viele, ganz schöne Dinge. Erstens zeigt es, dass der Herr Jesus dein Herz kennt, oder? Denk dir mal, dass er zu dir über Goldfische spricht, die dich eigentlich mit deiner Oma verbinden. Weißt du? An etwas Schönes, was ihr wichtig ist und was dir wichtig wurde, weil es ihr wichtig ist. Weißt du? Und das zeigt auch etwas von dem, dass der Herr Jesus das wertschätzt, wie du deine Oma schätzt, wie du sie siehst in deinem Herzen. Und du darfst die Fische hüten, also füttern. Ja, die muss man ja manchmal, oder? Ja, das ist das eine. Aber ich glaube, dass es auch etwas zu tun hat mit dem, dass du einmal ein Fischefütterer wirst. Mit einem etwas größeren Aquarium. Aber es beginnt immer so. Es beginnt immer mit den kleinen Dingen, die wir im Leben tun, die wir im Leben ausleben und dann setzt er uns über Meer. Und die Schaukel ist wahrscheinlich, nehme ich an, der Schlüssel, damit das Aquarium etwas größer wird. Kommst du nach? Gut. Da wartet Jesus auf dich. Er liebt es, herumzuhängen. Ja, wir möchten ja immer Gas geben, oder? Hast du auch noch was? Mein Garten, das war auch so eine, so ein Gang, aber das ist nicht ohne Tor, aber alles mit Rosen. Wow. Und das war große Rosengarten. Das war Klettenrose und kleine und große und weiße Rose. und rot und die rot mit weiß und wirklich verschiedene Farben. Und dann war ganz kleine und große und Jesus hat wirklich gegangen und so gerochen diese Rose und hat geprüft, ob wirklich alles gut ist. Yeah, die Rose hat er geprüft. Ja, das, jede Rose hat geguckt. Hat er die Rosen am Tor angeguckt? Überall, am Tor und das Haus in den Garten. Auch im Garten? Im Garten, das ist nur Rosen, nur Rosengarten, komplett alles. Du bist ein Rosengarten. Hast einen Rosengarten. Was denkst du, was es heißt? Ich denke, das ist einfach, Jesus liebt, wenn wir gehen zu ihm in diesen Geruch und liebt diese wirklich, wenn wir offen mit Liebe kommen, die Menschen und einfach schenken seine Gegenwart. Ja. Ich glaube auch, dass das heißt. Ja. Kannst nachlesen. Wir können alle nachlesen. Es ist merkwürdig, dass jetzt das schon zweimal gekommen ist, diese Rosen. Also eigentlich geht es ja um diesen Duft, weil sie für Liebe steht, oder dieser Liebesduft, der, wo die Freundin eigentlich ihn einlädt, oder die Braut, dass er in den Garten kommt und von den vielen Gewürzen, dass er riecht, dass er das Leben riecht, was er geschaffen hat, oder? Bei dir sind es jetzt die Rosen. Bin gespannt, wie es weitergeht, was er noch alles anpflanzt. Oh. Gell? Ja. Ich glaube, jeder von euch hat etwas erlebt, was sehr kostbar ist. Und wir haben uns jetzt heute schon gemerkt, was wir jetzt beten und wie wir jetzt beten, oder? Haben wir gemerkt, haben wir uns aufgeschrieben. Wir haben uns auch aufgeschrieben, was er da geredet hat zu uns, was speziell für uns wichtig ist. Aber es ist auch genauso wichtig, wie er unseren Garten sieht. Und unser Garten ist nicht fertig. Lest mal die Garten der Bibel. Was da alles los ist in den Gärten. Ich meine, die ganze Schöpfung liegt ja in den Gärten. Drin. Und wir dürfen ihn bitten, dass er unsere Garten ausweitet, anpflanzt und Neues schafft. Wer hat Wasser gesehen? Wer hat einen Bach oder so gesehen? Mhm. Guckt mal rum. Ziemlich viele. Oder? Ganz wichtig, dass diese Wasserquellen, die er uns manchmal zeigt, oder manchmal ist es stille Wasser, manchmal sehen wir wildes Wasser oder Bächlein oder so, oder solches, wo es noch ganz klein ist und wir wissen, er ist da, er fließt. Und jetzt sage ich euch noch was. Ihr könnt wieder an diesen Ort gehen, wo ihr wart. Euer Garten, ihr könnt wieder in den Garten gehen. Ihr könnt in den Rosengarten gehen, ihr könnt einfach hineingehen an diesen Ort und den Herrn Jesus bitten, ob er euch noch was zeigen will. Und ihn einfach einladen. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt in eurem Garten, dann fragt ihn doch, wo bist du eigentlich? Ja, er liebt es zu spielen. Vielleicht hat er sich versteckt. Sag, ich bin da. Wirklich. Es ist eure Gemeinschaft, eure Liebesgeschichte, die niemand was eigentlich was angeht. Es ist einfach schön, wenn wir es teilen, wegen dieser Verschiedenartigkeit und diesem, da kommt unser originales Selbst, kommt da zum Ausdruck. Also ich erzähle euch auch von, ich war auch in einem Garten, in dieser, als er mich da mitgenommen hat und ich kannte den Garten, ich kenne einen Teil meines Gartens, muss ich gerade sagen, das kommt gerade noch. Also da hat es auch einfach viele, viele Sträucher, Kräuter, Grünpflanzen, Bächlein und ich weiß nicht was alles. Zähle ich jetzt nicht alles auf. Aber nach einer Weile haben wir uns auf einen Bank gesetzt. Der Herr und ich. Also er da und ich da. Dann hat er nach einer Weile zu mir gesagt, könntest du auch ein bisschen näher kommen? Habe ich gesagt, hoppla. Ich habe gewusst, es war für mich ja normal, so ein bisschen fast zu normal, oder? Mit ihm auf der Bank zu sitzen. Und er hat den Eindruck gehabt, dass ein bisschen näher würde schon gehen. Also ich bin dann ein bisschen näher gegangen. Auf jeden Fall gibt es einen Teil, der lasse ich jetzt aus. Dann plötzlich ist er aufgestanden, hat mich gepackt und ist in, so wie, ein, wie man ein Kind aufnimmt, und ist schnurstracks in eine Richtung gegangen, die ich noch nie gegangen war. Nie. Ich habe gar nicht gewusst, dass es diesen Teil gibt. Und dieser Teil, der war, ich war total sicher, also ich war da in seinen Armen, habe mich getragen wie ein Kind. Aber als ich da runtergeguckt habe, habe ich gesehen, dass er da mit seinen Füßen tief im Schlamm, im Sumpf war. Ich war sicher, aber er ist da hindurch, schnurstracks hindurch. Einfach hindurch, kein Wort geredet, nichts, einfach mich auf dem Arm. Aber da unten war gar nicht schön. Dann war das plötzlich vorbei und dann hat er mich wieder aufgesetzt aufs Land. Dann konnte ich mit ihm gehen, schweigend. Da war ich noch nie. Er ist mit ihm, mit mir einen Weg gegangen, den ich nicht kannte. Den ich noch nie gegangen bin. Kommt euch das bekannt vor? Gut. Und dann kamen wir zu einem Haus, das war ein sehr romantisches Haus. Alles verwachsen und so. Wie ein kleines Märchenhaus, es war aber nicht so klein. Und dann sind wir da in ein Tor hinein. Ich bin einfach immer nachgelaufen. Und dann hat er das erste Mal was gesagt. Er hat gesagt, wir gehen jetzt hinunter in den Weinkeller. Und dann sind wir hinuntergestiegen in einen riesen Weinkeller. Und dieser Weinkeller, ich meine, ich weiß nicht, wie groß der war. Es war einfach ein Riesenraum mit alles Flaschen. Und dann hat er eine Flasche rausgenommen und hat zu mir gesagt, ich möchte mit dir einen schönen, alten, guten Wein trinken. Hat er die Flasche mir hingehalten, wie man das so macht im Restaurant, mit einem schönen, guten Wein, muss man ja sehen. Erstens die Etikette und dann den Jahrgang. Und dann hat er mich gefragt, ja und kannst du, was ist das für ein Jahrgang? Dann war der Jahrgang 1291. Für die Schweizer ist das sehr interessant, weil das die Gründung der Eidgenossenschaft ist. Das ist sagenhaft, oder? Und dann hat er diese Flasche genommen und wir sind miteinander in einem riesigen Saal mit einem ganz langen Tisch mit weißem Tischtuch und da hat er sich ganz allein hingesetzt und ich nebenzu. Und dann wurde dieser Wein gekredenzt, oder? Und eingeschenkt. In einem Glas. Er hat ja gesagt, er möchte ihn mit mir trinken. Und dann hat er mir den Kelch hingehalten und hat zu mir gesagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Ihr seid teuer erkauft durch mein Blut. Darum werdet nicht der Menschen Knechte. Bam. Das war, ja, mal so weit. Ich möchte gleich sagen, Galater 5,1, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Dann 1. Korinther 7,23, ihr seid teuer erkauft. Darum werdet nicht der Menschen Knechte. deine Kombination, was er da gesagt hat, zur Freiheit seid ihr berufen, ihr seid teuer gekauft durch mein Blut, darum werden nicht der Menschen Knechte. Und dann war, das war's. Und ihr wisst ja, so, wenn sowas ist, dann klingt das im Geist nach, dann ist man ja nicht gerade wieder da, sondern der Heilige Geist redet dann, wenn man bleibt, auch wenn man nichts mehr sieht, innerlich oder im Geist, dann redet der Heilige Geist weiter, ganz wichtig. Nicht, dass wir, wenn wir mal was sehen, gleich davonrennen, sondern bleiben, bleiben, ob er nicht noch was dazu sagen will. Oder? Ich habe mir angewöhnt, in solche Dinge immer wieder zurückzugehen. Ich glaube, es ist ein Wort für die Schweiz und gleichzeitig ist es ein Wort an uns alle. Und diese Punkte möchte ich einige davon jetzt ausführen, weil es ein Wort zur Stunde ist, ein Wort für dieses neue Jahr. Sind vier entscheidende Punkte vom Herrn an die Brautgemeinde. Zum Ersten, er kommt in unseren Garten und will mit uns wandeln. Wandeln. Merkt ihr, dass es da jetzt noch nichts zu tun hat, auch wenn in Eden gearbeitet wurde? Da wurde gearbeitet, da wurde geackert und alles. Aber es wurde auch gewandelt mit dem Herrn zusammen. Und ich glaube, dass das haben wir gelernt zu arbeiten. Aber zu wandeln, da glaube ich, gibt es eine ganz große Einladung. Wandeln kann auch heißen, mit ihm sitzen, auf ihn warten. Das ist alles ein Begriff. Also kommt zusammen in dem Begriff von nur mit ihm zu sein. Nur für ihn Augen zu haben. Eine ausgesparte Beziehung leben. Also wenn ich jeweils mit Geri ausgegangen bin, dann wollte ich eigentlich niemanden dabei. Ich wollte ihn für mich. Oder? Und jeder, der dann kam und hat gesagt hat, grüezi, Herr, habe ich gedacht, ja gut, also, wir haben jetzt unser Date. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir haben dann einfach, dann kehren wir wieder zurück. Wenn uns was stört oder abgelenkt werden, gehen wir gleich wieder zurück in diese Beziehung, in diesen Garten. Und da ist eine wiederherstellende Kraft. Und das geht's. Da, wo wir im Garten mit ihm sind, geschieht Wiederherstellung von uns. Weiterführung. Da wird unsere Persönlichkeit gestärkt. Darum sagt er doch, ich komme so gern in deinen Garten. Da lernen wir plötzlich die andere Seite kennen. Wir denken immer, wir müssen zu ihm, aber er kommt eben so gern zu mir und zu uns. So gern. Und sagt, ich komme so gern, ich schnuppere gern. Ich habe gern die Düfte. Ich sehe ja, was aufgewachsen ist in dir. Es ist mir im Fall gar nicht entgangen. Ich habe es gesehen, ich liebe dich. Das ist so was Schönes, wenn wir plötzlich lernen, es geht um ein Wir. Wir, der Herr und ich. Ich und der Herr. Das ist die engste Beziehung, die wir hier haben können auf Erden. Die engste. Es gibt keine engere. Überhaupt in unserem Leben. Nur die, das ist die engste. Je tiefer die wird, desto klarer wird das für uns. Und an dem, das ist der Herr Jesus jetzt dran. Er ist eifersüchtig auf seine Braut. Und er hat gar nicht gern, wenn wir anderen noch Augen machen. Wirklich, er hat es gar nicht gern, wenn wir noch andere anschauen. Er hat gar nicht gern, wenn wir da noch so kleine Bildchen herum haben von anderen, die wir auch noch gut finden. Sondern er sucht eine Braut, die Augen hat für ihn. Und dann gilt das Wort. Mit einem einzigen Blick deiner Augen, sagt er dann zur Braut, kannst du mein Herz rauben. Aber das gilt für die Braut, die ihre Augen auf ihn fixiert hat. Für die. Und wir können ihn fragen, ob es noch so Bildchen gibt in unserem Leben, die eben so Götzenbildchen. Oder? Noch andere Männer. Noch andere Frauen. Noch andere Dinge. Die Arbeit, die uns viel, viel wichtiger sind als dieser eine, der uns jetzt sieht, weil er eifersüchtig ist, damit er die ganze Fülle uns geben kann. Er will uns eben alles geben, hat uns schon gegeben, aber er will, dass wir alles schmecken können. Das ist es. Ich meine, natürlich, wir haben wieder diese Diskrepanz. Er hat uns das ganze Erbe gegeben, und jetzt will er, dass wir es auch ganz genießen können. Hat uns das köstliche Land unseres Lebens gegeben und jetzt will er, dass wir es ganz einnehmen. Und diese Spanne, in der leben wir. Wir leben im Einnehmen von dem, was uns schon gehört. Oder? Der Abraham musste auch das ganze Land durchschreiten und mit sehen, was ihm alles gehört. Und so ist es bei uns auch. Du bist noch nicht fertig im Auskundschaften deines Landes. Und auch wenn du hier von der Prophetenschule weggehst, auch noch nicht. Sondern wir sind nie fertig. Wir sind immer in der Schule. Immer. Und das ist das Schöne. Zusammen mit Jesus. Zweitens, was ich lerne aus dieser Geschichte ist, er führt uns Wege, die wir nicht kennen. Das ist das Wort Gottes, das wissen wir alle. Er führt die Blinden, er führt diejenigen, die nicht wissen. Er führt uns Wege, die absolut unbekannt sind. Aber was wir hier sehen, wenn die Wege sumpfig sind, dann trägt er uns. Da war es offenbar, gibt es da noch ein Sumpfgebiet. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das Sumpfgebiet alles bedeutet. Aber er trägt. Er trägt. Das ist sein Versprechen. Er trägt. Er lässt uns nie. Gestern, heute und in alle Ewigkeit ist er derselbe. Und das müssen wir bereit haben. Vielleicht hast du so ein paar Sumpfgebiete, wo du denkst, wo ist er eigentlich? Er hat doch versprochen. Vor allem, wenn er etwas versprochen hat und du hast vielleicht eine Zusage bekommen. Und dann ist es sehr gut möglich, dass wir zuerst mal durch ein Sumpfgebiet müssen. Und oft meinen wir ja dann, wir versinken und vergessen ganz, dass er mit seinen Füßen im Sumpf steht und wir eigentlich in seinen Armen geborgen sein dürfen. Merkt ihr? Wer hat ein Sumpfgebiet? Oh, wenige. Ihr seid, glaube ich, nicht ganz ehrlich. Die meisten von uns haben Gebiete, da ist es noch sumpfig. Die ist nicht alles gelöst. Das ist normal. Das ist normal, auch im Geist normal. Das ist auch wachstümlich oder eine Herausforderung oder eine Prüfung. Der bringt uns durch. Drittens, er führt uns ins Vaterhaus. Ihr wisst, da das Vaterhaus ist das Weinhaus. Oder? And the banner over me is... Yes. Also das Banner über diesem Weinhaus ist die Liebe. Er will ja den Liebeswein trinken. Und was ich hier lerne ist, ich meine, ich habe gesehen, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist das, in diesem Vaterhaus hat es wohl Wein gehabt, aber da gibt es Räume, da gibt es Schriftrollen, da sind unsere Lebensbücher, da ist für jeden Menschen das Buch des Lebens aufbewahrt und. Das sind viele Räume im Vaterhaus. Aber da ist eben auch das Weinhaus und der Weinkeller. Oder? Und was das Blut Jesu ja macht, es ist, das ist dann der vierte Punkt, es ist eine Erneuerung des Bundes. Oder? Das gilt jetzt auch für die Schweiz. Ich glaube, die Schweiz wird eine Erneuerung des Bundes machen mit ihrem Herrn. Und das betrifft jetzt nicht einfach die Persönlichkeiten, sondern das betrifft auch das Land. Weil das wurde ja in dem Namen des dreieinigen Gottes gemacht. Aber genauso gilt es für die Bundesverfassung hier in Deutschland. Oder? Dass sich Gott daran hält, diesen alten Wein, wo Gott im Spiel war, wo die Werte Gottes eigentlich die Grundlage gelegt haben für die Verfassung oder die Grundlage gelegt haben für das Erziehungssystem, für die Medizin und so weiter und so fort. Das holt der Herr hervor und dieses Bündnis will der Herr Jesus stärken. Und da sind wir mittendrin. Das ist dieser Kampf, in dem wir mittendrin sind. Nicht nur jeder Einzelne, sondern mittendrin in unserer Gesellschaft. Um die Werte und das Königreich Gottes, das etabliert wird. Wir etablieren es, indem wir sein Blut essen. Sein Leib essen und sein Blut trinken, diesen Wein trinken, das Bündnis erneuern mit ihm und sagen, ich bin mit deinem Bund, ich bin im Bund mit dir. Wir zwei machen diesen Bund. Und das gilt aber auch für die Völker, weil am Schluss werden die Völker gewogen, nach diesem Bündnis und in diesem Bündnis ist auch noch die Frage, wie wir zu Israel stehen. Ob wir Schaf- oder Bocknation sind. Und ihr merkt, da sind wir mitten drin. Die Völker werden gefragt, was ist dein Stand? Die Regierungen werden herausgefordert, hier eine Position zu beziehen. Sie werden geprüft und wir müssen bitten und beten, dass in unseren Ländern die Regierungen wirklich anerkennen, was Gott für Israel vorhat und wie er dieses Bundesvolk sieht. Und dass er uns als diesen einen neuen Menschen mit Israel zusammen sieht. Die Völkerwelt und Israel. Und in Israel leben viele Araber. Meine Freundin ist eine arabische Israelin, die das Gebetshaus hat in Nazareth. Das muss man wissen. Wenn wir von Israel reden, dann reden wir nicht einfach so, weil die alles recht machen, sondern dann reden wir von diesem Israel, das Gott will und das wo er gesagt hat, ich werde in einem Tag eine Nation schaffen. Das hat er gemacht bereits. Und die Bibel ist voll von den Verheißungen, dass dorthin wird er zurückkommen. Und er wird noch einmal von Jerusalem aus regieren. Wird er noch mal tun. Und darum ist die Frage, wie stellen wir uns? Sind wir mit Gott auch da in einer himmlischen Ordnung? Nicht, weil es uns passt, sondern weil es das Wort sagt. Es geht hier wieder um den Väterbund. Und ich meine, dass ich noch leer war, dass dieser Tisch noch leer war und ich allein gesessen bin, das möchte ich jetzt einfach noch als Auslegung sagen. Ich habe in meinen Träumen durch all diese Jahre, das sind jetzt schon viele, gemerkt, dass ich in meinen Träumen manchmal für die Braut Jesus stehe. Also für den bräutlichen Menschen, aber auch für die Braut Jesu. Und ich glaube, die Braut Jesu soll einladen, dass dieser Tisch voll wird. Dass viele, viele, viele, viele noch kommen in diesen Bund und noch viele, viele, viele an diesem Tisch sitzen mit ihm, dem König aller Könige. Mhm. Und dann kommt noch diese Berufung zur Freiheit, und da könnte man jetzt ganz viel dran sagen. Es ist wieder, jetzt beginne ich bei den Nationen, wir sind als Nationen zur Freiheit berufen. Nicht zuerst in einen Völkerbund, zuerst als Nationen haben wir Gott gegenüber ein Mandat, in Freiheit zu leben. In Freiheit. Wir können diese Freiheit Gottes, ist auch für jeden Staat zu haben und zu gestalten. Jedes Land. Und dann natürlich sagt der Galater, ich meine, wir sind nicht mehr Sklaven der Welt, sondern wir sind Söhne und Töchter der Herrlichkeit Gottes. Und sind, jetzt geht es darum, dass wir diesen Bund der Freiheit, dass wir den uns nicht rauben lassen. Keine Kompromisse. Also, Radicals, da geht es jetzt um was Radikales. Das, was wir heute beschlossen haben, gleich, was Pastor Georg gesagt hat, gleich aufschreiben. Nicht, das war halt so schön in der Prophetenschule und dann hat Gott mal gesagt, ah ja, das kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Nein, wir hören, damit wir nachher tun. Und dieser Bund, den gilt es zu erneuern. Ich möchte abschließen mit einer Story. Ich ging nach diesem Erleben, 5 Tage nachher, war ich in den Ferien in Sardinien. Und ich ging eine alte Kirche besuchen, die ich immer mit Gary besucht habe, weil das war so ein Ort der Einkehr, ganz schön, eine ganz alte Kapelle. Und dann ging, das mache ich jetzt noch, wenn ich in eine alte Kirche komme, gehe ich immer und schaue, was steht da in der Schrift. Dann gehe ich zum Altarraum und steige dort hoch und schaue. Jetzt müsst ihr mal dann das anhören. Es war 5 Tage, nachdem ich das empfangen hatte. Und dann komme ich, in der ersten Bibel stand Galater 5, 1 bis 5. Also genau die Schriftstelle, die ich euch gelesen habe, zur Freiheit. Und dann war noch ein zweites Pult und da stand der Psalm 16. Das ist jetzt ein persönliches Erlebnis, aber für mich war das so ein Schatz, so ein Kuss des Vaters. Zur Freiheit bist auch du berufen. Und ich bestätige dieses Wort, verkündige dieses Wort. Oder? Und die Bestätigung des Psalm 16 vom wunderbaren Land. Und damit möchte ich schließen. Du hast ein wunderbares Erbteil bekommen. Amen. Halleluja. Vielen Dank, Lilo. Das war wunderbar. Amen. Habt ihr es genossen? Halleluja. So stark, so klar, so Ach, einfach Geist. Amen. Geist. Ja, Geist. Hast du gemerkt, sie hat zu deinem Geist gesprochen. Amen. Und in deinem Geist ist es lebendig und in deinem Geist ist es drin. Und es ist gut, Dinge aufzuschreiben. Ja, weil dann kannst du, weil die Sache ist immer die, wenn du was im Geist empfängst, aber was du vorher in deinem Garten empfangen hast, schreib das auf. Weil wenn du auf der Ebene des Geistes bist, dann denkst du, wow, das ist so klar, das vergesse ich nie, alles klar. Wie mit Träumen, du wachst auf, denkst, wow, so ein klarer Traum ist ja der Hammer. Ne? Und dann denkst du, ja gut, ich schlafe noch mal kurz eine Runde und morgen früh schreibe ich es auf. Und dann morgen früh wachst du auf und hast alles vergessen, weil du nicht mehr in dieser Ebene des Geistes bist. Und genauso ist es, wenn du in deinen Garten gehst und Dinge erlebst in deinem Garten. In dem Moment ist es ganz klar, das ist wie ein Film, das ist völlig klar. Und du denkst, das vergesse ich nicht. Aber wenn du wieder auftauchst, bist du eben nicht mehr zwangsläufig so in dieser Ebene des Geistes, sondern du gehst wieder mehr in die Ebene der Seele und da hast du keinen Zugang zu dem, was du im Geist empfangen hast. Wenn du es also nicht aufschreibst, dann kann es passieren, dass es dir wegrutscht, zumindest vielleicht, und das, dann passiert das, was Lilo vorher gesagt hat, du erinnerst dich plötzlich wieder dran, was du gesehen hast, meistens dann, wenn du einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder in diese Ebene des Geistes hineinfällst. Plötzlich merkst du, aha, stimmt, da war doch was. Ja. Aber besser ist es, du hast es präsent und kannst zurückgehen zu dieser Ebene oder zu dem, was du im Geist empfangen hast und somit auch zu dieser Ebene und damit was machen. Amen. Also, das ist was wir auch immer wieder hier in der Schule sagen, auch bei anderen Sachen, auch prophetische Worte und so weiter. Schreib auf, was Gott dir zeigt und dann handle damit. Ja, Gott gibt dir nicht ein ganzes Buch voller prophetische Worte und dann machst du nichts damit. Ja, ist so. Ja, manche Leute haben die gewaltigsten Visionen im Himmel, aber sie machen nicht viel damit. Und andere, die haben vielleicht nur ein kleines Wort und denken, oh, das ist so unbedeutend. Aber weißt du, wenn du es wirklich ergreifst, kann sein, dass es deine ganze Welt auf den Kopf stellt. Mit einem kleinen Wort, ein kleiner Eindruck. Es kommt auch nicht darauf an, weißt du, wie spektakulär das ist, wie du es empfängst. Es kommt nicht darauf an, ob du eine offene Vision hast oder ob du einfach ein inneres Bild hast, wo du vielleicht im nächsten Moment, wo du auftauchst, sagst, ach, habe ich mir das nur eingebildet? Nein. Also wenn du auf der Ebene des Geistes bist, dann spricht Gott zu dir und wenn du was damit machst, wirst du sehen, dass es Frucht bringt. Und der eine hat vielleicht eine offene Vision, aber macht nichts damit. Der andere hat einen kleinen Eindruck, aber macht was damit und wird die Welt verändern. Mit einem kleinen Eindruck reicht völlig aus. Amen. Deswegen verachte nicht die kleinen Dinge, ja, sondern mach was damit und du wirst sehen, Gott wird dir auch mehr geben. Amen. Und wenn du was Spektakuläres brauchst, gibt er dir auch was Spektakuläres. Ja? Meistens gibt er dir dann die spektakulärsten Dinge und auf die spektakulärste Art und Weise, wenn du anders nicht so leicht erreichbar bist für ihn. Amen. Also mach dir keinen Stolz dass du ständig die hörbare Stimme Gottes hörst. Wenn Gott ständig mit hörbarer Stimme zu dir reden muss, dann heißt es, dass deine Ohren noch nicht sehr geöffnet sind. Das ist noch nicht unbedingt was, worauf man stolz sein kann. Also, sag zu deinem Nachbarn, mach was mit dem, was du empfängst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, für das, was wir heute Abend empfangen durften. Herr, danke, Herr, wir sind wirklich wie Sterntaler, das sein Gewand ausgebreitet hat und gesagt hat, okay, ich empfange. Ich habe jetzt kein richtig gutes Gewand, aber ich empfange einfach. Und ich packe alles ein, was du mir gegeben hast und ich mache was damit. Ich schreibe es auf und ich handle damit und ich halte es mir vor Augen. Danke dafür, Vater, für all die Fülle, die wir empfangen haben im Geist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Und jetzt darfst du auch noch was geben. Halleluja. Weil das Geniale ist, dass wenn du etwas säst in den Boden des Geistes, sagt das Wort Gottes, dann wirst du vom Geist umso mehr Leben empfangen. Das heißt, um das, was du empfangen hast, in deinem Leben noch mehr zu verstärken, ist es hilfreich zu geben, ja, zu säen in diesen Boden hinein. Und dazu sollst du jetzt die Gelegenheit haben, frag einfach den Heiligen Geist, was darf ich säen in diesen Boden, was darf ich säen auch in den Dienst von Lilo Keller, von dieser prophetischen Stimme, prophetischen Säule im Leib Christi in der Schweiz, in Europa, in der Welt. Halleluja. Frag ihn einfach und dann tu, was er dir zeigt. Entweder kannst du ihn bar geben, wenn du live hier vor Ort bist, oder eine Verpflichtungserklärung ausfüllen unter deinem Stuhl und dann in den nächsten Tagen einfach überweisen. Die eine Hälfte tust du rein in den Eimer, sodass wir wissen, was du geben möchtest. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst per Überweisung geben, per PayPal oder per Kreditkarte. Okay? Also vor Ort, ihr Ordner, gebt einfach die Eimer durch und ihr könnt geben, was er euch zeigt. Ihr über Livestream könnt geben, gemäß den Dingen, die euch eingeblendet werden. Und wie immer in unseren Schulabenden, Gottesdienst und so weiter, ja, es gibt so viele wunderbare Zeugnisse vom Wirken Gottes, die ständig reinkommen. Und wir geben immer was zur Ermutigung weiter. Heute mal als erstes aus einem Glory House, eins unserer Glory Häuser, jetzt letzte Woche. Schreibt die Leiterin, während des Lobpreises hörte ich ein Sausen in meinen Ohren und ich spürte, dass der Herr jemand davon befreien wollte, also von Ohrensausen. Vier Personen meldeten sich daraufhin und wir beteten sofort, vielleicht also Art Tinnitus oder sowas. Drei von diesen Vieren wurden von den Ohrgeräuschen sofort befreit und empfingen Heilung. Halleluja, danke Jesus. Amen. Preis den Herrn, danke Jesus. Jemand anders schreibt, sie hat in ihrem Alltag hat sie gebetet für einen Mann, der starke Kopfschmerzen hatte. Ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf, dass Jesus heilt. Er hat zugestimmt und während des Gebetes habe ich noch ein paar Eindrücke gehabt und er war sofort schmerzfrei. Halleluja, preis den Herrn. Manchmal hilft es, Eindrücke von Gott zu empfangen, damit Menschen auch ihre Heilung empfangen können. Und dann hat sie noch für eine Frau gebetet, die schon lange nach einer Knie-OP Schmerzen hatte und nach dem Gebet war sie schmerzfrei. Preis den Herrn, danke Jesus. Und dann ist hier noch ein Zeugnis reingekommen, auch von unserer letzten Veranstaltung in der Schweiz. In Sursee hatten wir ja unseren Tag Söhne der Herrlichkeit advanced. Schreibt jemand, ich habe in der Schweiz etwas Gewaltiges erlebt. Ich ließ für meinen Rücken beten und ich merkte, wie ich am ganzen Körper zitterte und ich spürte die Hand Gottes, die an meinen Organen rupfte und wie ich in die Länge gezogen wurde. Der Schmerz ist weg. Liebe Grüße aus der Schweiz. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Ist das nicht wunderbar? Preis den Herrn. Ja, super. Halleluja. Okay, sind wir durch mit der Sammlung? Gut, dann segnen wir die Sammlung an der Stelle und dann kommt gleich noch die Sabrina mit den Ansagen, auch für den Rest der Woche. Halleluja. Übrigens, betet für uns mit, auch noch für die, die es vorher nicht mitbekommen haben, am Anfang. Wir sind ja am Sonntag hier im Gottesdienst und dann nach dem Gottesdienst fliegen wir nach Paris, Sonntagabend und Montag am Tag des Waffenstillstandes, Nationalfeiertag in Frankreich, Sieg über Deutschland. Soll ich dort in Paris predigen, auf Deutsch und übersetzt auf Französisch. Halleluja. Also betet für mich um Gnade. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn.